lausche ruhigen Tönen, denke über alles nach, merke, wie ich oft mal stöhne, weil's in meinem Herzen stach, fühl mich einsam und allein. Will so gern mit dir sein. Keine Lust auf Abschied, es fällt mir einfach schwer. Ich spiele dieses Lied, denn ich vermiss dich sehr. Keine Lust auf Abschied, es fällt mir einfach schwer. Ich spiele dieses Lied, denn ich vermiss dich sehr. Groß und stark, so sollte ich sein. Doch Tränen kullern vom Gesicht. Fühl mich einsam und allein. Komm mir vor wie ein kleiner Wicht. Fühl mich einsam und allein. Will so gern mit dir sein. Keine Lust auf Abschied. Es fällt mir einfach schwer. Ich spiele dieses Lied, denn ich vermiss dich sehr. Keine Lust auf Abschied. Es fällt mir einfach schwer. Ich spiele dieses Lied, denn ich vermiss dich sehr. Brauche dich in meinem Leben, denn meine Tränen trocknest du. Würde alles dafür geben, wenn mich drückt der Schuh. Fühl mich einsam und allein. Will so gern mit dir sein. Keine Lust auf Abschied, es fällt mir einfach schwer. Ich spiele dieses Lied, denn ich vermiss dich sehr. Keine Lust auf Abschied, es fällt mir einfach schwer. Ich spiele dieses Lied, denn ich vermiss dich sehr.